Das Töten. No! Vielleicht brauche ich zu viel und bin nicht integriert. Vielleicht schlafe ich zu wenig in der Nacht. Vielleicht bin ich auch zu selten mal mein Äußeres. Doch ich scheiß auf, was mir alles gleich sagt. Und vielleicht wird das Wetter heute Nachmittag besser. Vielleicht kommt die Sonne heute raus. Vielleicht wird das Klima eines Tages mal besser. Vielleicht hört dann sogar das Töten auf. Wann hört das Töten auf? No! Und vielleicht wird das Wetter heute Nachmittag besser. Vielleicht kommt die Sonne heute noch raus. Ganz vielleicht wird das Klima eines Tages mal besser. Vielleicht hört dann sogar das Töten auf. Wann hört das Töten auf?